Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Folge 92 und Haufen News gibt's hier. Ja, Haufen News. Oh Gott, ich hab gesungen. Das vergisst, streich das und ich fange jetzt an mit dem HTC One X und dem Sense 4.0. Das habe ich vor kurzem angetestet und im Google Plus Feed habe ich ja schon mich darüber geäußert, kurz, dass ich da heute was dazu sagen werde. Und das werde ich jetzt hiermit auch tun. Es wird einigen Leuten nicht gefallen, was ich zu sagen habe, aber es muss gesagt werden, wie ich finde. Das HTC One X. Zunächst mal, das Display ist sehr, sehr schön optisch gleich anzusehen. Ja, es macht richtig schön Spaß, da auch längere Zeit drauf zu gucken. Toll. Die Technik von dem ganzen Telefon ist sehr, sehr schön. 11,9 cm Display ist natürlich auch ein Wort. Also für Leute, die ein kleines Handy wollen, ist es sicherlich nichts. Aber brillant vom Screen her. Das ist auch ein HD-Screen, 720p. Das Gewicht 130 Gramm ist auch sehr angenehm gewesen. So von der Dicke her, es liegt gut in der Hand. Ja, trotz der etwas größeren Bauart, also flach, aber liegt sehr, sehr gut in der Hand. 1,5 GHz Quad-Core, damit setzt sich natürlich gleich mal mit den technischen Daten her richtig gut ab. Ja. Die üblichen Sensoren und so weiter, also alles drin, was man so braucht. NFC ist auch mit drin, ja, ist also eingebaut. Beats Audio, okay, gut, wer es will. 8-Megapixel-Kamera mit Autofokus integriert, somit sind auch die ganzen Barcode-Lese-Apps wunderbar zu benutzen. Die Bilder-Software, und dann komme ich damit auch so gleich ein Stück weit zum HTC Sense 4.0, ist auch hier gut gelungen. Also die das ist vorher schon mal zu sagen, diese Fotosoftware von HTC war eigentlich schon immer recht gut. Das muss man lassen. Die haben also schon früh Funktionen eingebaut, die erst später mit Ice Cream Sandwich kamen. Ja, und auch jetzt ist die Software eigentlich ganz ordentlich. Kann sich natürlich nicht mehr so absetzen gegenüber Ice Cream Sandwich wie früher gegenüber den Stock Android Geräten, weil eben jetzt von der Funktionsvielfalt her sich das nicht mehr viel schenkt. Aber trotzdem anzumerken, dass eben HTC da die ersten waren, die solche Effekte und Sonderfunktionen drin hatten. Die Akkukapazität ist mit 1800 mAh auch einigermaßen hoch. Braucht man allerdings auch für das große Display, logischerweise. Multimedia-Formate werden übrigens offiziell auch Ogvorbis mit angegeben. Das ist eigentlich ganz normal. Ogvorbis unterstützt jedes Android-Gerät, solange es nicht kaputt gemacht wurde durch irgendwelche Aufsätze. Aber das ist mir bis jetzt noch nicht entgegengekommen, zu Gesicht bekommen. Bisher hat es immer geklappt, auch wenn die offiziellen Angaben da weit auseinander gingen. Motorola hat zum Beispiel bei den meisten Modellen Ogvorbis nicht mehr erwähnt, obwohl es funktioniert. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht haben die Angst vor Apple. Egal, auf jeden Fall auf der HTC-Seite steht es drauf, dass Ogvorbis auch unterstützt wird. Und das ist auch schon mal ein kleines Plus wieder wert. Das HTC Sense 4.0 macht insgesamt einen viel besseren Eindruck als das HTC Sense 3.x, ja, also die vorherigen Versionen. Flüssig ist es, allerdings kann man das auf einem Quad-Core 1,5 GHz Gerät durchaus auch erwarten, also keine Überraschung da. Ich bin, sagen wir mal, überzeugt davon, dass auch diese Sense-Version einiges an Rechenleistung benötigt, die freigegeben werden würde, wenn eben das Stock-Android drauf ist. Die Bugs, die bei den früheren Versionen auftraten, konnte ich jetzt nicht in der Schnelle überprüfen. Da müssen wir mal abwarten, was es da gibt. Auf jeden Fall bei Sense 3.x gab es jede Menge Bugs. unglaublich viele Bugs. Und ich hoffe, dass sich das ein bisschen geändert hat mit dem HTC Sense 4.0. HTC Sense 4.0 kommt nicht an die Qualität von einem Original Ice Cream Sandwich ran. Das kann man durchaus sagen. So, die Anordnung von den einzelnen Systemen ist nicht standardgerecht, so wie es Google auch in den Guidelines vorschlägt. Ist also weit, weit weg davon. Es ist auch keine einheitliche Benutzeroberfläche zu erkennen. Das kommt daher, weil eben viele Apps auch, das wird sich in Zukunft noch steigern, eben die Oberfläche, die Originaloberfläche verwenden und nicht die HTC Sense Oberfläche. Das war auch übrigens eine Bedingung, die Google gemacht hat schon. Also es muss ein Satz von Original Ice Cream Sandwich drin sein in dem Gerät, damit die Apps eben auch diese Oberfläche aufrufen können. Jetzt gibt es aber dann eben die Schwierigkeiten, dass manche eben Standard die HTC Sense Oberfläche aufrufen und manche eben die Ice Cream Sandwich Oberfläche. Und da ist eben keine einheitliche Benutzerführung mehr gegeben. Auch hier ist ist positiv anzumerken, dass HTC hier versucht hat, die Oberfläche ein bisschen dem Ice Cream Sandwich entgegenzukommen, ja, also ein bisschen anzupassen an Ice Cream Sandwich. Ich finde aber, dass sie insgesamt gesehen damit keinen so großen Erfolg gehabt haben. Also wer Ice Cream Sandwich benutzt hat, fühlt sich hier nicht heimisch, sondern wird eben abgeschreckt durch verschachtelte Menüs, vor allem mit den Einstellungen, die es so eigentlich nicht geben müsste. Und das Ganze wirkt dann halt eben mehr wieder wie ein normales HTC Sense-Telefon und nicht etwa wie eins von den Ice Cream Sandwich Original Geräten, das eben oder da, wo eben die ganzen Lobeshymnen abgesungen wurden, nämlich über das über die Bedienung und über das Design von Ice Cream Sandwich. Wie gesagt, die Hardware ist überragend. Da gibt es leider momentan nichts Vergleichbares, im Moment jedenfalls noch nicht. Mit Originaloberfläche des Galaxy Nexus kann man natürlich nicht von der Hardware her mit dem mit diesem HTC One X vergleichen. Dennoch würde ich jederzeit das Galaxy Nexus dem HTC One X vorziehen, allein wegen der Oberfläche, die eben sich bei mir relativ negativ bemerkbar macht hier. Das ist natürlich auch ein Stück weit eigener Geschmack. Dennoch wird dieses Telefon nicht auf der Ice Cream Sandwich Welle, die da anläuft, mitreiten können. Schon gar nicht auf der Jelly Bean Welle. Es sei denn, HTC würde hier nochmal das Ruder rumreißen. Das glaube ich nicht. Das würde gegen die Geschäftspolitik von HTC sprechen. Wenn die jetzt das nächste Telefon auf breiterer Basis mit dem Original Jelly Bean ausstatten würden. Ja, wir müssen ja auch sehen, Ice Cream Sandwich ist jetzt schon eine Zeit lang auf dem Markt. Das Paradoxe daran ist, dass man es sagen muss, das HTC One X hat Android 4.0.3, hat also Ice Cream Sandwich, davon ist aber nichts mehr übrig. Ja, zumindest nichts mehr, was man sehen kann. Und das ist eben ein Drama, wie ich finde. Das ist sehr traurig. Für mich zählt es damit natürlich nicht mehr als Ice Cream Sandwich Handy. Denn zu Ice Cream Sandwich gehört meiner Meinung nach eben zwingend auch die Oberfläche, die durchaus sehr durchdacht wirkt. Ja, also Hardware top, Software flop meiner Meinung nach. Klingt hart, ist aber so. Und das heißt, man muss sich da ganz klar entscheiden, auf was man Wert legt. Sicherlich wird dieses Handy die Abnehmer finden. Auch ich war recht begeistert. Die technischen Daten haben sich sehr, sehr gut angehört. Dass HTC Sense drauf ist, war ja fast klar. Wobei es immer wieder Gerüchte gibt, dass eine Version von dem ein oder anderen HTC One Handy, also aus dieser Serie, demnächst erscheinen soll mit der Originaloberfläche. mit der richtigen Android-Oberfläche, mit Android sozusagen. Ja. Das ist also, ich habe mir das über letzte Woche auch mal so richtig schön durch den Kopf gehen lassen und bin eigentlich der Meinung, dass man Android-Handys schon fast, dass es schon fast gar keine Aussage mehr ist. Ich habe ein Android. Was für ein Android? Ja, deswegen, also ich finde, Android ist bei mir eins mit der Original-Oberfläche, mindestens. Ja, und das ist dann eben ein Streitpunkt sicherlich. Ja. Gut. Also, so viel, wie gesagt, ich konnte es nur relativ kurz testen. Ich habe mir aber alle Funktionen, die Apps angeguckt, die da integriert sind. Und man merkt auch, dass sich HTC ein bisschen gelöst hat von diesem HTC Sense.com System. Es werden wieder mehr die Google Apps benutzt, ja, insgesamt. Aber dennoch, es kam kein Ice Cream Sandwich Feeling auf. Für den einen mag das positiv sein. Für mich ist das ein absolutes, ein Grund eben dieses Gerät nicht zu kaufen. Deswegen kann es nicht empfehlen. Auch wenn das von der Hardware her würde es mich durchaus reizen. Ja, aber so kann ich es leider nicht empfehlen. Sehr schade, aber schaut es euch einfach mal selbst an, was ihr dazu meint. Und wenn ihr die flüssige Oberfläche sieht, denkt daran, 1,5 GHz Quad-Core, da wird wahrscheinlich auch TouchWiz flüssig laufen. Okay. Ja, dann gebe ich jetzt erstmal an den Markus ab. Der hat nämlich auch was über die Samsung Galaxy Epsilon Duos zu sagen. Ja, dann auch von mir hallo und willkommen beim Antcast. Herzlich willkommen bei meinem Beitrag dann auch. Da geht es diese Woche mal wieder um was Aktuelles, und zwar um ein Smartphone, um ein Android-Smartphone, das neu auf den deutschen Markt kommt. Das ist nicht ganz neu, das Handy. Das gibt's in anderen Ländern schon länger, also in Russland zum Beispiel und in Griechenland seit Februar bereits. Aber in Deutschland ist es diese Woche angekündigt worden, und zwar von Samsung. Nein, es ist natürlich nicht das Samsung Galaxy S3. Das lässt nach wie vor auf sich warten. Es handelt sich um das Samsung Galaxy Y Duos. Samsung Galaxy Y kennen wir ja schon. Ist ein relativ preiswertes Einsteigermodell. Kriegt man für unter 150 Euro. Aber mehr ist es auch nicht wert. Also gut, für Einsteiger ist es wirklich okay. Wer praktisch ein normales Handy mit ein bisschen Smartphone-Funktion haben möchte, dafür, für den Zweck, ist es auf jeden Fall völlig in Ordnung. Aber das Ganze gibt es jetzt als Galaxy Y Duos. Und das bedeutet, das ist eine Dual-SIM-Version. Sprich, man kann in dieses Smartphone zwei SIM-Karten einlegen. Und da muss ich sagen, das ist wiederum wirklich bahnbrechend. Es gibt oder gab auch bisher schon diverse Dual-SIM-Handys, auch auf Android-Basis allerdings bisher von Herstellern, von denen man vorsichtig gesagt vielleicht nicht ganz so viel hält. Einer davon ist Pearl mit Sim Valley. Mit den Geräten habe ich auch selbst schon Bekanntschaft gemacht und muss sagen, sie waren nicht so richtig überzeugend. Und der andere Hersteller ist ViewSonic, was jetzt auch nicht gerade ein Anbieter ist, der als Produzent von Spitzenmodellen im Smartphone-Bereich sich einen Namen bisher verdient hat. Da muss ich sagen, ist Samsung schon ein anderes Kaliber. Also ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass es ein Smartphone gibt mit Android von einem wirklich namhaften Hersteller. Es gibt momentan Berichte darüber, dass HTC was Ähnliches plant, allerdings zunächst mal nur für den chinesischen Markt, während, wie gesagt, das Samsung-Gerät ist diese Woche oder Ende vergangener Woche auch offiziell für den deutschen Markt angekündigt worden. Und das ist das Spannende. Das Ding kommt in den nächsten Tagen in die Läden. Also offiziell ist es bereits seit dem 12. April erhältlich. Wenn man sich mal Amazon anguckt, wenn man sich mal bei günstiger.de umsieht, dann ja, rechnen die meisten Händler so um den 20. rum mit den ersten Lieferungen. Dann sollte es aber auch losgehen. Das Gerät kostet laut Samsung offiziell 249 Euro. Ohne Vertrag, aber da wäre dann wirklich mal der Online-Händler des Vertrauens angesagt, denn wenn man sich ein bisschen umschaut, das Gerät gibt's auch schon für um die 140 Euro, also gute 110 Euro günstiger als vom Hersteller eigentlich vorgeschlagen, und das schon jetzt zum Verkaufsstart, muss ich sagen, ist natürlich kein schlechter Deal. Wie gesagt, man kann natürlich jetzt nicht unbedingt das Konkurrenzmodell zum Galaxy Nexus oder Galaxy S2 oder so erwarten. Wir reden von einem Einsteigermodell. 832 MHz Prozessor, Single-Core, nicht Dual-Core, schon gar nicht Quad-Core. Dann reden wir von, ich glaube, 150, 180 MB internem Speicher. Das wiederum ist meiner Ansicht nach die größte Schwachstelle des Geräts. Man wird um Apps zu SD nicht herumkommen, aber nicht jede App lässt sich eben auf SD verschieben. Also SD-Kartenslot ist natürlich vorhanden. Bis zu 32 GB große Speicherkarten werden auch unterstützt, aber wie gesagt, das Problem ist eben, nicht jede App kann auf die Speicherkarte verschoben werden, und da muss ich sagen, ist der Speicher halt wirklich sehr, sehr knapp bemessen. Das finde ich nicht gut. Ich meine, das war ja eine Krankheit, den ältere Android-Smartphones generell hatten. Und eigentlich ist man davon mittlerweile abgekommen, warum Samsung jetzt bei diesem Gerät wieder so wenig Speicher einbaut und nicht wenigstens, ich sag mal, 512 MB. Das verstehe ich irgendwo nicht. Ja, dann muss ich sagen, sicherlich auch ein Nachteil, Android 2.3 ist in dem Fall angesagt. Wir reden also hier noch über ein Gingerbread-Gerät, und ich kann mir bei diesem, ja, halt doch nicht ganz so hochwertigen Modell auch nicht unbedingt vorstellen, dass vielleicht noch ein Ice Cream Sandwich Update kommt. Ich weiß auch nicht, ob das bei einem 832 MHz Single-Core Prozessor überhaupt sinnvoll ist. Dann natürlich die typische Samsung TouchWiz Oberfläche. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass das jetzt wirklich das Spitzenmodell ist. Man hat ein Handy, wo man zwei SIM-Karten einsetzen kann, und das zusätzlich, ich würde mal sagen, eingeschränkte Smartphone-Funktionen hat. Die Google-Dienste sind an Bord, die werden sicherlich problemlos funktionieren. Und ich denke mal, die meisten Apps, wenn es jetzt keine prozessoraufwendigen Spiele sind oder irgendwas, die werden wahrscheinlich auch problemlos funktionieren. Das ist problematisch dürfte es dann werden, wenn man mehrere Sachen parallel ausführt, im Hintergrund diverse Sachen laufen lässt und so weiter. Ich meine, dann dürfte der arme 832 MHz Prozessor ganz schnell an seine Kapazitätsgrenzen kommen. Also HD-Videos, aufwendige Spiele und ähnliches, das kann man eigentlich gleich vergessen. Was ganz gut ist, muss ich sagen, ist die Funktechnik. Immerhin HSDPA mit bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde. Mehr geben die meisten Verträge sowieso nicht her. Ja, also selbst wenn die Verträge nicht die Bremse sind, dann ist es oft die Netzabdeckung. Muss man auch ehrlich sagen. Also ich war dieser Tage, man möge es mir verzeihen, mit dem iPad 3 mal unterwegs und habe einfach mal getestet. Da gab es ja viele Diskussionen, das Ding kann kein LTE in Deutschland, aber immerhin, es kann Dual HSPA mit 42 Megabit. Ich besitze eine Telekom-SIM-Karte mit der Speed-Option. Das will heißen, die Telekom lässt mich mit bis zu 21,6 Megabit pro Sekunde surfen. Ich kam nicht über 2-3 Megabit pro Sekunde hinaus. Okay, nicht gerade am Nabel der Welt, sondern mitten im Spessart, in Neu-UMTS-versorgten Gebieten, und ja, trotzdem, also 2-3 Megabit pro Sekunde mehr hatte ich nicht. Also insofern, dass dieses Samsung-Gerät auf 7,2 begrenzt ist, empfinde ich nicht als Nachteil. Das WLAN-Modul kann immerhin sogar den N-Standard, das muss ich sagen, finde ich ganz gut. Außerdem ist das Handy ziemlich klein und leicht. 110x60x11,95 mm, und es wiegt 109 Gramm, das ist wirklich leicht. Nachteil halt, wie gesagt, neben der schwachen Technik, auch das Display ist nicht sonderlich groß. Diagonale liegt bei 3,14 Zoll und die Auflösung ist mit 240x320 Pixel auch recht gering. Das dürfte auch dazu führen, dass bei Google Play möglicherweise nicht alle Apps gefunden werden, wie man es ja von anderen Geräten in der Kategorie auch kennt. Ich sage dann nur Vodafone 845 oder Vodafone 858. Das sind ja auch so Einsteigergeräte, die für um die 100 Euro verkauft werden und eine relativ kleine Displayauflösung haben, und da sieht das ja eigentlich ähnlich aus, muss man sagen. Ja, ansonsten hat das Handy auch eine 3,2 Megapixel Kamera an Bord, sicherlich auch kein Spitzenmodell, für den gelegentlichen Schnappschuss mag es aber ausreichen, und auch ein UKW-Radio ist eingebaut. Das eigentlich Spannende, wie gesagt, finde ich, ist halt eben die Möglichkeit, zwei SIM-Karten parallel einzusetzen. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn man jetzt eine geschäftliche Karte und eine private Karte parallel betreiben möchte, ohne zwei Handys mitzunehmen. Oder ich habe zum Beispiel auf der einen SIM-Karte einen sehr guten Datentarif, auf der anderen habe ich aber die Möglichkeit, zum Beispiel im Rahmen einer Community Flatrate mit meiner Freundin günstig zu telefonieren. Nur mal als Beispiel jetzt. Ja, dann hat man bisher eben zwei Geräte mitgenommen. Dank dualem Handy nimmt man nur eines mit. Oder die vielen Menschen, die in Grenzgebieten wohnen. An der deutsch-französischen Grenze, an der deutsch-schweizer Grenze oder vielleicht sogar im Bodenseeraum. Deutschland, Österreich, Schweiz. So habe ich immerhin die Möglichkeit, aus zwei Ländern SIM-Karten parallel dabei zu haben. Oder im Urlaub. Neben der heimischen SIM-Karte eine Prepaid-Karte aus dem Reiseland, mit dem man dann günstig zum Beispiel den mobilen Internetzugang in Österreich, in der Schweiz, in Italien, wo auch immer nutzen kann. Das sind alles Anwendungsbeispiele für ein Dual-SIM-Smartphone. Wie gesagt, früher musste man halt eben dafür zwei Handys mitnehmen. Jetzt reicht auch ein einziges. Insofern ist das ganz interessant. Schade finde ich, dass Samsung das zweite Modell dieser Art bisher für Deutschland nicht vorgestellt hat. Neben dem Samsung Galaxy Y Duos gibt es nämlich auch ein Samsung Galaxy Y Pro Duos. Und wer das Samsung Galaxy Y Pro ohne Duos kennt, der weiß, was das ist. Das ist ein Smartphone mit Android, auch mit Gingerbread, also 2.3, das im Prinzip aussieht wie ein BlackBerry. Das heißt, es hat oben ein, ich glaube, 2,8 Zoll großes Display und darunter befindet sich eine Volltastatur, eine Querztastatur. Also für jemanden wie mich, der sehr viel schreibt, auch mit dem Smartphone unterwegs, wäre so ein Modell natürlich wirklich Gold wert, aber ja, leider, dieses Gerät ist bisher für den deutschen Markt nicht angekündigt worden, aber was nicht ist, kann natürlich noch werden. Wie gesagt, zunächst gibt's halt eben das Samsung Galaxy Y Duos ohne Pro, also mit reiner Touchscreen-Bedienung, sicherlich auf dem Dual-SIM-Markt eine sehr, sehr interessante Sache, auch wenn man sich natürlich als Dual-SIM-Fan wünschen würde, dass es längerfristig auch Geräte gibt, die ja ein bisschen höherwertig angesiedelt sind und trotzdem zwei SIM-Karten aufnehmen. Also zum Beispiel auch mal dann ein Dual-Core-Prozessor, ein 4,3 Zoll oder 4,6 Zoll großes Display mit entsprechend hoher Auflösung etc. Dass das Ding dann nicht mehr 150 Euro kostet, sondern wahrscheinlich zwischen 300 und 500 Euro, ist im Endeffekt auch klar. Aber es gibt eben wirklich viele Fälle, wo es sinnvoll sein kann, eine zweite Karte dabei zu haben. Auch wenn man auf dem Land wohnt und halt eben dort auch im Jahr 2012 noch nicht die beste Netzabdeckung hat. Ja, im einen Ort geht, ich sag mal, die Telekom, im nächsten geht Vodafone, im übernächsten vielleicht O2 oder E+. So kann man wenigstens zwei Netze jederzeit parallel mitnehmen. Ist auch eine Möglichkeit der besseren Erreichbarkeit, der besseren Netzabdeckung und auch der erhöhten Sicherheit natürlich, wenn man möglicherweise auf einer einsamen Landstraße nachts unterwegs ist. Samsung Galaxy Y Pro, wie gesagt, das wäre die Tastaturversion. Die gibt es ja in der Single-SIM-Variante in Deutschland. Insofern besteht vielleicht sogar Hoffnung, dass wir dann irgendwann die Dual-SIM-Variante dieses Smartphones auch bei uns sehen. So viel dann für heute von mir. Damit verabschiede ich mich auch für die nächsten Wochen. Wie gesagt, nächste Woche bin ich unterwegs und übernächste Woche bin ich im Urlaub und ich denke mal im Mai, da hören wir uns dann wieder und damit gebe ich zurück zum Rio. Ja, danke Markus und wieder sehr interessant gewesen. Ja, Markus von smartphonefan.de. So, dann komme ich jetzt zu den News. Ja, wer hat gesagt, mit Android kann man kein Geld verdienen? Google steigert den Umsatz und den Gewinn und zwar ziemlich deutlich. Also allen Unkenrufen zu trotz wird hier richtig Geld gemacht. Ja. Und Android hat da einen großen Anteil daran. Ich möchte euch jetzt nicht hier mit schnöden Zahlen bombardieren, aber nur so viel. Der Umsatz ist auf 10,65 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist ein Zuwachs von 24%. Und Nettogewinn ist jetzt 2,89 Milliarden Dollar. Ist zwar nicht, sage ich mal, in dem Bereich die größte und beste und tollste Firma oder Firmenergebnis, ja. Das muss man sagen. Also wer jetzt denkt hier, oh, der Moloch Google hat alles unter Kontrolle, die größte, nein, das ist nicht, leider, muss ich als Google-Fan sagen, aber da gibt es noch viele andere Firmen, die weitaus mehr Marktmacht beziehungsweise, naja gut, Marktmacht ist vielleicht falsch gesagt, die mehr Umsatz, mehr Geld haben als Google. Dennoch ist es bemerkenswert und sollte die Kritiker endlich mal verstummen lassen, die behaupten, mit Android könnte man kein Geld verdienen oder dass Google überhaupt unfähig sei, Geld zu verdienen. Ich glaube, naja, mit einem Zehntel von dem Geld wäre ich schon zufrieden. Ja, Android 4.0 Ice Cream Sandwich Update für Samsung Galaxy S2 beginnt jetzt, nur als kurze Info. Wer aber allerdings auf ein OTA-Update wartet, also bis er das auf sein Gerät kriegt, der wird leider, naja, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten können, denn ohne die KIES-Software, KIES-Software, funktioniert da nichts. Die braucht ihr nämlich, und nur über diese Software kann man das Galaxy S2 updaten. Und so viel zum Thema modifizierte Android-Systeme. Also, naja, ist einfach der Hammer. Samsung zeigt das Galaxy S3 am 3. Mai in London. Am liebsten wäre mir, wenn die da sagen würden, dass KIES nicht mehr benutzt werden würde, aber ich glaube, das wird auch nicht der Fall sein. Ja. Und wer also da schon heiß drauf brennt, neue offizielle Infos erstmal zu bekommen, es gibt ja viele Gerüchte über das Galaxy S3, der sollte sich diesen Tag mal dick im Kalender anstreichen. Ja, und das ist in London 7 Uhr lokale Zeit, und da wird dann eine Pressekonferenz, also 19 Uhr lokale Zeit, und das ist dann eben eine Pressekonferenz offiziell, die da gehalten wird. Da werden wir bestimmt einiges erfahren und vielleicht auch einen Blick auf letztendlich das Design erhaschen können, wo ja da jede Menge so Fake Renderings zu sehen waren, ja, also Bilder, die eben erstellt wurden an einem Computer, wo mehr oder minder mit dem Originaldesign nichts zu tun haben. Ja. So, Google Currents habe ich hier noch draufstehen. Ein Thema, wo mir ja leicht die Galle wieder hochkommen könnte. Ja, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an meinen lustigen und dann, was heißt lustig? Ich fand es eigentlich gar nicht so lustig, mein Gefühlsausbruch zu Google Currents, als das eben US-only war, nur in den USA verfügbar. Dieser Makel ist zwar jetzt weg, aber das hat dann doch eben die Lust auf Google Currents doch schon ziemlich verhagelt. Ist eine Schande, dass es so lange gedauert hat. Jedenfalls ist Google Currents jetzt auch international verfügbar, das heißt auch in Europa. Für die zweite Reihe, also dürfen jetzt auch mal ran, so zweite Klasse. Und ich weiß, es ist wieder ziemlich negativ, aber es ist aber halt so, gerade für so ein internationales Unternehmen wie Google ist es ein Armutszeugnis, wenn die Currents nur auf den US-Markt rausbringen. Und man sieht auch ganz schnell, dass es gar keinen Grund gab. Wir hätten Google Currents halt ohne die speziellen Abo-Angebote oder ähnliches rausbringen müssen. Das Prinzip gibt es ja auch noch gar keins für Deutschland, kostenpflichtiges. Und man kann ja auch zum Beispiel Feeds von Google Reader mit reinnehmen, was sowieso die meisten Leute da machen. Oder eben freie Editionen aus dem Web, die sowieso kostenlos sind. Das ist ein Großteil der Daten dort. Das Einzige, was mir jetzt auffallen ist, ist jetzt eben zum Beispiel die Kooperation mit Kicker, der Fußballzeitschrift, und Financial Times Deutschland. Vielmehr ist da auch nichts Interessantes, und das hätte nicht müssen sein. Das war ein Schmach. Also was soll man tun? Google Currents, wer es will, ist jetzt im Market verfügbar. Schön ist es, ich habe mal's angeschaut, braucht aber jede Menge Traffic. Auch das ist eine kleine Schwierigkeit. Sieht aber gut aus, auf dem Galaxy Tab sowie auf dem Nexus S und Ice Cream Sandwich. Und ja, klappt, ist okay. Aber so richtig Freude kommt da nicht auf, weil das fühlt sich eben schlecht verkehrt an. Es wird verkehrt an. Google Plus hat ein komplett neues Design bekommen. Sieht ganz anders aus jetzt. Positiv, finde ich. Sehr positiv sogar. Das hat letzte Woche auch für jede Menge Diskussionsstoff gesorgt. Also haben sich die Leute schier den Kopf eingerannt. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sogar Leo Laporte hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert, indem er so reflexartig gesagt hat, oder schwer das Design von Google Plus beleidigt hat, das neue. Wobei eigentlich ziemlich schnell klar war, dass das Design viel, viel besser war als das alte. Und eigentlich auch genau das, was die Leute immer wollten. Es ist halt nur immer so, wenn etwas neu ist, ja, wenn etwas neu ist, dann ist es halt erstmal schlecht. Leute hassen Veränderungen, was ich nicht verstehen kann. Ich liebe Veränderungen. Ja. Vor allem, wenn eben ein Design so stark kritisiert wurde wie das alte Google Plus Design. Jetzt kommt ein neues Google Plus Design, jetzt wird es wieder kritisiert. Was soll man denn eigentlich machen? Also ich muss schon sagen, Hut ab vor den Entwicklern, die von Google Plus, die immer wieder sowas zustande bringen, obwohl sie immer wieder attackiert werden. Also da hätte ich wirklich gesagt, ehrlich gesagt, nicht die Muse dazu. Würde ich sagen, okay, dann macht doch euren Mist selbst fertig. Ja. Also das ist ein undankbarer Job, glaube ich, weil man es eben niemand, weil man es eben nicht allen recht machen kann. Schön sind die Änderungen, die unstrittig sind, auch was die Geschwindigkeit betrifft. Fotos werden jetzt wesentlich größer eingeblendet. Das ist ja, Google Plus hat ja sehr viele Fotografen auch angezogen. Es ist sehr stark vertreten in Google Plus. Und denen kommt das natürlich jetzt sehr, sehr gelegen, dass die Bilder jetzt noch viel besser präsentiert werden als vorher. Die Geschwindigkeit, wenn man zum Beispiel auf einen Kommentar klickt, ist unwahrscheinlich viel schneller geworden. Also es gibt kaum noch Wartezeiten, bis man lostippen kann. Ja. Und auch das Profil kann man jetzt schön anpassen. Hier ein Banner einblenden und so weiter. Das muss ich übrigens noch machen hier. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Oh. Ja, und ja, was will man mehr? Eigentlich sind das immer die Sachen, die kritisiert wurden. Ja, also gut, es wird weiterhin gehen. Vic Gondotra hat übrigens auch in Aussicht gestellt, dass Whitespace, ich finde Whitespace gut, ja. Wenn manche andere Firma das macht, dann ist das, dann heißt das, boah, das ist das geniale Design, ja, Simplicity. Und bei Google heißt es dann, oh, Whitespace, seid ihr verrückt? Was habt ihr nur getan? Habt ihr keine Designer und bla. Tja, irgendwie kommt wohl darauf an, wer das White Space macht. Also weißer Bildschirm ist nicht genau, ist nicht immer gleich weißer Bildschirm. Ja. Wenn es die eine Firma macht, ja, dann ist es gut. Und wenn es die andere Firma macht, dann ist es schlecht. Bullshit. Okay? Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Auf jeden Fall sieht es auch sehr elegant aus. Aber für dieses große White Space, da wurde von Gandotra auch noch angekündigt, dass da auch noch was kommen wird. Es wird keine Werbung sein, die dort eingeblendet wird, sondern was anderes. Also können wir mal gespannt sein, was da noch kommt. Bin ich so immer. Und ja, gut. Google will sich stattdessen oder währenddessen auf Billig-Tablets konzentrieren. Genau, Billig-Tablets. Das hat mich ein bisschen geschockt. Ja, gut, es war klar, dass das anstehende Google-Tablet, ja, was immer noch lediglich ein Gerücht ist, immer noch nicht offiziell alles, ja. Soll ja 7 Zoll sein, ne? Und das soll auch extrem billig sein. Ich weiß nicht genau, wo die Informationen herkommen, aber da wird gemunkelt zwischen $149 bis $199. Das wäre natürlich ein super guter Preis, ne? Aber da ist es ja eigentlich klar, dass das kein High-End super über Tablet sein kann. Ja. Man erwartet natürlich viel, klar, man erwartet für das Geld eine unglaubliche Leistung. Und das wird auch schwer, dass Google eben diese Erwartungen erfüllen kann, das muss ich gleich sagen. Vielleicht deswegen auch die Aussage, dass man sich auf eben diese Billig-Tablets konzentrieren will bei Google. Dass eben, wer was Larry Page persönlich gesagt hat, dass Google sehr aufgeregt ist über diese Tablet-Geschichten und dass sie eben auch wissen, dass es viele Billig-Tablets gibt, die eben Android haben, aber eben nicht die volle Google-Version von Android. Das heißt, das, was ich auch gesagt habe, nicht jedes Tablet kriegt ja eine Google-Zertifizierung, auch nicht jedes Telefon. Und dann dürfen die zum Beispiel eben keine Gmail-Apps oder keine oder keine Google-Apps allgemein und auch nicht den Market benutzen, weil diese Apps ja nicht Open Source sind. Also da kann Google drüber bestimmen. Und dennoch sagen sie, dass sie definitiv daran glauben, dass es viel Erfolg in diesem Low-End-Segment geben kann, ja, durch diese Billig-Tablets. Und dass es auch definitiv ein Bereich ist, der wichtig ist und auf den sie sich konzentrieren werden, hat Google bzw. Larry Page eben gesagt. Das ist natürlich auf der einen Seite, ja, klar, das wird bedeuten, es kommt vielleicht ein gutes, günstiges Tablet raus. Aber ich bin da doch auch mit einem ja, mit einem Auge am Weinen, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Google ein super Hyper-Tablet rausbringt, ja, um auch der Konkurrenz zu zeigen, hier, wenn Google was in die Hand nimmt, dann geht's rund, ja. Mit Quad-Core-Prozessor und super Leistung, ja, was weiß ich, 2 GHz und hin und her, das Ganze vielleicht noch ein bisschen teurer. Aber jetzt das billig sich auf diese Billigheimer zu konzentrieren, das ist eigentlich ja das, was oftmals dann eben Android vorgeworfen wird. Und ja, schauen wir mal, wie sich das dann auszahlen wird. Ja, Quelle ist CNET und ich habe das auf Talk Android gelesen. Ja, schauen wir mal, was da dann da herauskommt. Ja. Noch kurz, Dolphin Browser hat ein Update veröffentlicht, Dolphin HD 8.0 mit verbessertem Sonar und Gestik. Gestik habe ich noch nie benutzt, ich muss auch dieses Icon mal wegkriegen. Ne? Seit dem Update ist hier unten links ein Icon und das will ich weghaben, das nervt total. Ich benutze weder Sonar noch die Gestik-Funktion. Ja? Finde ich furchtbar. Aber natürlich habe ich Sonar auch ausprobiert. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ich habe Sonar, als es frisch rauskam, auf 7.0, glaube ich, war das, oder 7.1, schon getestet. Und das war also katastrophal, der hat fast nichts erkannt. Ja. Die Zeit, das hat Minuten gedauert manchmal, ohne Übertreibung, Minuten, bis eine Reaktion stattgefunden hat. Und also es war vollkommen unbrauchbar, im Gegensatz zu dem, die Google-Spracherkennung aufgerufen. Es hat alles wunderbar, sehr, sehr schnell geklappt. Das wurde deutlich verbessert. Also Sona ist jetzt auch einigermaßen schnell. Man kann es zumindest benutzen. Die Erkennung, naja, so richtig haut es noch nicht hin. Allerdings wird wesentlich mehr erkannt als in der alten Version von Sona. Da wurde eben doch sehr, sehr daran gefeilt und man kann es auf jeden Fall jetzt eher erstmal benutzen. Wie gesagt, ein paar Designänderungen haben sich da ergeben. Insgesamt gesehen ist das Update auch wieder gut gelungen. Auch wenn es sich halt auf Bugfixes und dieses Sonar beschränkt, das ich persönlich jetzt ebenfalls nicht benutze, aber es kamen hier noch einige Sachen hinzu. Und ja, sieht schon sehr, sehr schön aus. Die Settings, naja gut, da wurde nicht viel gemacht. Es gibt eine neue Bar, wenn man auf diese Settings-Taste, Hardware-Taste drückt, dann erscheint unten so eine Bar, wo man Bookmarks aufrufen kann, vorwärts gehen kann, den Dolphin selbst nochmal aufrufen kann und da kommt man dann auch nochmal in dieses Sonar. Also offenbar gibt's da jede Menge Möglichkeiten, dieses Sonar aufzurufen. Man kommt da kaum noch dran vorbei. Und natürlich ein großer Vorteil von dem Dolphin-Browser, die vielen Add-ons, die es da gibt. Ja, ich habe zum Beispiel einen Screencut drin, Color Splash, um die Farbe zu ändern und MyPDF, um jede Seite als PDF-Datei per Klick sozusagen abzuspeichern. Ist schon schön. Also man kann wirklich nichts sagen. Und deswegen ist es auch mein Standardbrowser auf dem Galaxy Tab. Ja. Allerdings kommt Dolphin Browser meiner Meinung nach immer noch nicht an den, wird es wahrscheinlich auch nicht, weil hier auch ganz anderes Design ja, zugrunde liegt, ja, an den Ice Cream Sandwich Browser ran, der einfach meiner Meinung nach unerreicht ist, schnell und richtig schön, also den benutze ich auf dem Nexus S und die Darstellung ist auch super. Also der Nexus S Browser ist wirklich, Entschuldigung, der Ice Cream Sandwich Browser auf 404 ist wirklich der Hammer. Also den hätte ich auch gern ausgekoppelt für andere Geräte, aber es wird wahrscheinlich auch gar nicht gehen, weil der ziemlich stark integriert ist ins System. Music Unlimited, ich spreche es jetzt schon mal an, ja, aber nur ganz kurz. Das gibt es jetzt auch für Nexus S-Geräte. Warum ich das jetzt nur kurz anspreche, werdet ihr noch hören am Ende der Sendung. Gibt es jetzt auch für Nexus S mit Ice Cream Sandwich und natürlich auch für andere Geräte mit Ice Cream Sandwich. Bisher lief das nur bis Gingerbread. Das hat Sony jetzt glücklicherweise geändert und jetzt läuft es hier auf dem Galaxy Tab wunderbar und auch auf dem Nexus S. So, erstmal dazu. Galaxy Tab 2 mit 10 Zoll ist angekündigt worden für $399. Also auch Samsung macht da jetzt einen Ernst. Vorstellen, ein neues 10 Zoll Tablet von Samsung, ja, für $399 und das ist dann auch das neue Ice Cream Sandwich mit drauf, ja, wird also dort verwendet. Es gibt ja noch nicht allzu viele Tablets, die Ice Cream Sandwich nutzen. Ja, Eider. Dabei ist das System ja auch, sag ich mal, stark auf Tablets auch ausgerichtet. Hat ja mit diesen Fragments einiges im Petto. Ja. Aber auch hier sieht man ganz klar den Samsung Skin, der da drüber liegt, der dann eben wieder vieles, ja, kaputt macht, muss man ganz klar sagen. Aber ich möchte noch nicht allzu viel jetzt Negatives sagen, weil ich habe das noch nicht in den Händen gehabt. Das muss ich erst noch mal richtig sehen. Von den Screenshots hier kann man nicht viel ableiten. Ja, möglicherweise ändert sich das Design auch noch. Hier auf den Screenshots sieht es im Prinzip aus wie Honeycomb. Und das wollen wir ja eigentlich nicht haben. Ne? Ansonsten wird ein Dual-Core-Prozessor drin sein mit 1 Gigahertz. Das ist ja für ein Tablet so gerade nochmal so ausreichend. Ja, 1 Gigabyte RAM, der direkt benutzt werden kann, 16 Gigabyte interner Speicher, Front-Facing Camera ist auch mit drin. Also so die technischen Daten sind so im Mittelfeld anzusetzen, aber der Preis ist natürlich ja der Hammer. Muss mal gucken, wie sich das trotz dem günstigen Preis dann eben behaupten kann auf dem Markt gegen zum Beispiel das Transformer Prime, ja, mit einem Quad-Core-Prozessor und so weiter, ja. Schauen wir mal. Aber trotzdem schön, das Galaxy Tab 2 mit 10 Zoll für $399 und das wird bei uns natürlich 390 Euro wieder sein. Aber das wird dann sicher schon eine Alternative sein für viele. Samsung hat übrigens einiges angekündigt hier und auch festgemacht in der gesamten Android betreffenden Produktpalette, beispielsweise den Galaxy Player 3,6 oder 3,6. Das ist also sowas wie ein Musikplayer ohne Daten bzw. ohne SIM-Karten Zugang, ja. Oder Netzzugang, sondern eben Wi-Fi only. Ja, das ist dann sozusagen der Multimedia-Player von Samsung. 3,6 Zoll Display, den habe ich mittlerweile auch sogar in Elektronikmärkten schon gesehen. Ja, weiß allerdings nicht, ob das die Version 3,6 ist. 1 Gigahertz CPUs mit drauf entspricht in etwa dem Galaxy S. Genau. 2 Megapixel Kamera drin und VGA Front-Facing Kamera. Das entspricht nicht dem Nexus, dem Galaxy S. 8 GB interner Speicher und erweiterbar bis 40 GB. Gingerbread wird oder ist drauf. Naja, okay, ob das jetzt besonders wichtig ist für einen Musikplayer, ich weiß nicht. Man will ja aber auch die Apps nutzen, die neu rauskommen und das ist halt für die Zukunft Ice Cream Sandwich und das kann ich halt wieder mal überhaupt nicht verstehen. Ja. Dass hier noch was ausgeliefert wird mit Gingerbread. Und es geht auch gleich weiter. $149 kostet das der Galaxy 3,6. Es gibt noch einen größeren mit 4,2 Zoll Display. Das ist auch mit einem 1 GHz CPU, 8 GB Speicher, 40 GB erweiterbar. Auch Gingerbread drauf, ja, für $199. Das Galaxy Tab 2 7.0, also 7 Zoll, soll für sage und schreibe nur $249 ohne Vertrag ausgeliefert werden. Dual-Core 1 Gigahertz CPU, ja. Bis 40 GB erweiterbar, auch hier 8 GB intern drin und 50 GB Dropbox-Speicher für ein Jahr mit dabei, aber naja, okay, da gibt es mittlerweile schon bessere Alternativen. Ja. Android 4.0 ist bei diesem Galaxy Tab 270 auch drauf und leider auch mit der TouchWiz UI, klar. Und eben, wie gesagt, das angekündigte, was ich eben schon gesagt habe, das Galaxy Tab 2 10.1, ja, ebenfalls mit einer Dual-Core 1 GHz CPU, 16 GB. Hier tun sich übrigens die Presseberichte ein bisschen widersprechen. Von einer Seite hieß es Galaxy Tab 10 und von einer Seite hieß es Galaxy Tab 10.1. Keine Ahnung, was das ist oder ob da eine Seite einen Druckfehler hat. Aber letztendlich, wie gesagt, wenn ich das Teil in den Händen halte, dann sage ich darüber auch nochmal viel, viel, viel mehr. Jo, und jetzt Gmail bekommt jetzt auch in Deutschland oder ist jetzt auch in Deutschland die Google-Marke. Vorher hat es irgendjemand anderes gehabt, dessen Namen ich noch nicht mal erwähnen will. Ja, unglaublich, dass es überhaupt passieren konnte. Dennoch haben die Gerichte Gmail jemand anderem zugesprochen. Pff, naja, okay. Muss ich auch mal machen. Ich tue mir einen Haufen Sachen registrieren, wo vielleicht irgendwas mit G anfängt. Ja. Vielleicht hat ja schon einer G-Drive. Und deswegen ist das Ding noch nicht gestartet. auf jeden Fall hat jetzt Google sich geeinigt, außergerichtlich, und bekommt jetzt also, oder hat bereits schon Gmail als Marke zur Verfügung. Ob es da jetzt Umstellungen gibt und wann es Umstellungen gibt, das kann man noch nicht sagen. Google hält sich dann noch bedeckt. Und auch, halten sich auch bedeckt über die Konditionen. Also das heißt, wie viel Geld sie abgedrückt haben für den Namen. Aber vielleicht kommen wir dann auch endlich mal zu einem Genuss von Gmail statt Google Mail, den wir uns nämlich weltweit schon blamiert haben. Google Music gibt es jetzt mit ein paar Labs-Funktionen. Labs, also das bedeutet Funktionen in der Erprobung. Und man kann jetzt einen HTML5-Player aktivieren. Und der funktioniert auch ganz, ganz gut. Habe ich schon ausprobiert. Habe jetzt nichts Negatives entdecken können. Und auch Desktop-Notifications, sofern man Chrome-Browser benutzt. Das bedeutet, wenn ein neues Lied angespielt wird, dann erscheint eben eine kleine Box auf dem Screen, das eben, wo da eben drin steht, was für ein Lied gerade da gestartet wird. Und man kann auch eine 5-Sterne Bewertung jetzt aktivieren, statt nur Daumen hoch und Daumen runter. Wobei, naja, gerade das Einfache mit Daumen hoch und Daumen runter hat mir ganz gut gefallen. Und Google sortiert es dann selbst ein nach anhand von den von der Anzahl von Aufrufung dieses Songs, ja. Und das ist dann einfacher. Aber cool, wer es will, der kann das jetzt also auch aktivieren in der Labs-Funktion. So, damit komme ich zu den Google Plus und Mails. Also zunächst mal, damit ich nicht vergesse, die Mails, denn es ist eine Mail, die schon eine Woche zuvor mir geschrieben wurde von dem, ich glaube, Moment, das ist nicht falsches sagt, ich glaube von dem Z-Z-Z-Z-Z-E-D-D, Moment, Moment, Moment, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Guck mal. Ja, genau. ZEDD. Der hat nämlich eine ganz, ganz lange Mail geschrieben. Und lese euch da mal was vor. Frage, wenn man in den nächsten 2 Monaten ein neues Phone braucht, hat man nur eine Wahl? Fragezeichen. Ich unterstütze ausdrücklich deine Forderung nach Android ICS ohne aufgeklatschtes, bugverseuchtes und ressourcenfressendes UI-Zusatzsystem Sense. Danke. Besser hätte ich nicht sagen können. Zweitens, zeitnahe Updates, Bugfixes, bald ICS 4.0.5 für alle Phones. Nach dem Hören des 90er Casts bin ich jetzt aber wirklich ernüchtert. Dann kann man ja wirklich nur das Samsung Galaxy Nexus i9250 kaufen. Ja, ich muss sagen, ja, leider. Im Moment gibt es tatsächlich nur das Telefon, das ich empfehlen kann zum Kauf, wenn man Ice Cream Sandwich definitiv will. Es kommen auch noch Geräte raus, wie zum Beispiel das Sony Xperia S. Die haben noch kein Ice Cream Sandwich, wie du auch, lieber Seth, das in der Mail geschrieben hast. Das ist richtig. Nur die bekommen auf jeden Fall jetzt ICS. Das wird teilweise auch schon ausgeliefert bei einigen Geräten. Da muss ich sagen, Sony ist noch momentan ziemlich stark am Updaten und machen das auch relativ schnell für die verschiedenen Telefone, dort wo es überhaupt kommt, werden allerdings auch nicht alle updaten. Also da fällt momentan Sony ein bisschen positiv aus der Reihe, finde ich. Was natürlich nicht darüber hinwegtäuscht, dass auch Sony seine eigene Oberfläche hat, die zwar recht aufgeräumt ist, ja, aber eben nicht dem Ice Cream Sandwich entspricht. Wobei ich sagen muss, also unter Ice Cream Sandwich sind die Sony Ericsson Telefone näher am Design, als man sich vielleicht vorstellen kann, was Ice Cream Sandwich betrifft. Aber dennoch ist das natürlich ein Unterschied. Die Alternative, fragst du, wo ist die? Tja, das ist wahr. Also, ich meine, das Galaxy Nexus ist jetzt schon eine ganze Zeit lang auf dem Markt und es wird demnächst auch, das ist ein offenes Geheimnis, ein neues Nexus-Phone geben. Ja, also das wird vermutlich so gegen Ende des Jahres zusammen mit Jelly Bean veröffentlicht. So war es eigentlich bisher immer, wenn eine neue Android-Version rauskommt, dann kommt auch damit ein neues Nexus-Telefon und davon kann man ausgehen, dass es eben auch passieren wird, nämlich jetzt Ende 2012. Weiß nicht, wo du die Information her hast, dass die erst Ende 2014 rauskommen, Jelly Beans. Das, wie gesagt, Jelly Bean ist für Ende des Jahres angekündigt und dort wird dann auch sicherlich ein neues Gerät kommen. Ja, genau. Das HTC S, das eben vermutlich ohne die Sense-Oberfläche kommt, wann das eben ausgeliefert wird, wo das vor allem ausgeliefert wird, ob das auch nach Deutschland kommt, das ist ja noch nicht ganz klar. Und ja, da müssen wir auch nochmal warten. Dann die zweite Frage, gibt es momentan noch ein gutes, handhabbares, kostenloses Onboard-Offline-Navigationssystem für Android, das du als Profi in dem Smartphone-Bereich nutzt? Also ich muss sagen, ich nutze nur Google Navigation, die wo drauf ist, ja, Google Maps mit der Google Navigation, weil ich damit extrem gute Erfahrungen gemacht habe. Ja. Wurden ja auch vor einiger Zeit schon mal getestet und da musste sich Google Navigation schon in einer älteren Version, die noch wesentlich, sag ich mal, kantiger war als die jetzige Version, mit Navigationsgeräten messen, die bis zu 500 Euro kosten und hat als Zweiter abgeschnitten. Somit kann man sagen, dass die Google-Navigation eine der besten Navigationen ist, die es überhaupt gibt. Ja? Nicht nur für Handys. Und deswegen ist es also für mich nie ein Thema gewesen, hier eine andere Navigations-App zu nutzen. Ich weiß natürlich, was du meinst, wegen dem Offline, wegen der Offline-Nutzen. Das kann man zum Beispiel so machen, zumindest als Workaround, ja, wenn man eine Route einträgt und hält sich auch an diese Route. Dann wird die gesamte Route wird bereits schon im Vorfeld gepuffert, so dass man auch fahren kann, ohne dass man eine Netzverbindung hat. Das hatte ich auch schon mal probiert. Ich bin nach Paris gefahren und ab der Grenze, klar, habe natürlich eingestellt, kein Datenroaming. Ja, ich bin ja nicht Krösus. Und dann habe ich also das auch getestet, dass es tatsächlich so ist. Ich habe in Deutschland die Strecke eingegeben und da hat alles gepuffert bis zum Ziel. Wenn man also nicht von der Strecke abweicht, ja, dann wird auch keine Datenverbindung benötigt und Google Maps funktioniert, die Google Navigation funktioniert bis zu dem Ort. Weiterhin kann man sich noch einen begrenzten Bereich allerdings von der Google Map offline auf das Gerät legen lassen. Das ist verborgen in den Settings von der Google Maps. Und dort kann man dann sagen, okay, diesen Bereich, den möchte ich Puffern offline, für offline abspeichern. Dann wird es auf die SD-Karte abgelegt, die Daten, die man braucht, und kann dann eben auch benutzt werden, ohne dass man eine Datenverbindung hat. Also auch das geht, was allerdings ein bisschen Vorarbeit benötigt. Es gibt eine App, die auch interessant ist für Offline-Navigation bei Google. Da gibt es sogar einige. Ja. Man muss allerdings bedenken, dass die nicht ganz so günstig sind. Ja. Und die hauen da schon mal mit einem Fufi in die Tasche. Die anderen Alternativmöglichkeiten, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht ganz so das Wahre vom Ei. Ich bin ja auch OpenStreetMap-Fan. Ich benutze das zum Beispiel beim Geocachen dauernd, OpenStreetMaps, ja, weil die Karten, was Wanderwege zum Beispiel betrifft, viel, viel genauer sind als Google Maps. Ja, viel genauer. Das sind also alle möglichen Wege drin und bei Google Maps sind nur Straßen drin. Nur nützt einem das nichts, weil die Daten, die bei OpenStreetMaps momentan drin sind, noch sehr, sehr schlecht geeignet sind für eine Straßennavigation, ja, für eine richtige Turn-by-Turn-Navigation, weil da zum Beispiel oft die Informationen fehlen, ob das jetzt eine Einbahnstraße ist, ja, und so weiter und so weiter. Und auch die Qualität von den angebotenen Programmen hält sich da sehr, sehr in Grenzen, ja. Aber ich muss mal gerade schauen hier. Also wie gesagt, es gibt einige Navigations-Apps, die aber halt richtig kosten, die auch offline sind. Da ist zum Beispiel auch so ein paar Markennamen vertreten. Und da könnte man vielleicht da mal probieren. Navigon zum Beispiel würde gehen. Ja, da kostet unsere Version wird geteilt EU Nord, glaube ich, und EU Süd, kostet 49,95 beispielsweise. Ja. Und das könnte man mal probieren. Hier gibt's ja, ich sehe es gerade hier, die Navigon Deutschland, Österreich, Schweiz für 49,95 ebenfalls verfügbar. Und die haben dann auch offline Maps, aber da braucht man auch richtig Speicher dazu, gell? Dass man das nicht vergisst. Sicherheit, hast noch die dritte Frage. Ich nutze das Smartphone auch für alle Arten von Dateien, die ich tagsüber auf der Arbeit aktualisiere, eben als wirklich mobilen Minicomputer, Bewerbungslisten bei Projekten und so weiter und so weiter und so weiter. Der Logscreen kann ja nicht die Lösung sein, das ist richtig. Der wird von Profis schnell geknackt. Nein. Wird nicht geknackt. Das FBI hat es nicht geschafft, den Lockscreen zu cracken. Das war gerade vor kurzem in den Medien rumgegeistert und das stimmt tatsächlich. Also da wurde ein Telefon beschlagnahmt von den Zuhältern, die wollten Daten, wollten Zugriff auf die Daten haben. Das wurde ins Labor geschickt, also ins FBI-Labor, und die haben dann nur das Telefon gesperrt, weil sie es nach so und so viel Versuchen nicht geschafft haben. Und damit war das Telefon gesperrt. Ja, und Ende der Kommunikation von dem Gerät, was natürlich dort auch wieder die Frage aufgeworfen hat, ob das nicht zu sicher ist, ja, für, wenn die Ermittlungsbehörden da nicht mal rankommen, aber das steht wieder auf einem anderen Blatt. Dann erwähnst du auch, dass du TrueCrypt hast auf einem normalen Computer. Auch das ist natürlich eine Lösung. Das gibt's für Smartphones. Die Lösung nennt sich Ice Cream Sandwich, denn man kann mit Ice Cream Sandwich sein komplettes System komplett von Grund auf verschlüsseln mit einem Passwort. Dieses Passwort muss man dann eingeben und erst dann können die Daten gelesen werden. Das geht zu Kosten auch klein wenig auf Geschwindigkeit. Ja, also das ist aber nur minimal. Ja, das lohnt sich, wenn man wirklich ein sicheres Handy haben will, dass man das tut. Weil es bleibt ja immer noch der Zugriff auf die Handydaten von anderen Geräten unter Umständen, ja, die möglich, das möglich ist. Ja. Und wer als sich da also auskennt, jedenfalls besser als das FBI auskennt, der mag da sicherlich den einen oder anderen Weg finden, an das Handy ranzukommen, an die Daten. Wenn die allerdings die Daten dort verschlüsselt sind mit Ice Cream Sandwich, dann ist es so nicht möglich, weil dann muss man auch noch den Schlüssel knacken. Und der ist ja relativ gut. Ich glaube, es ist ein RSA-Schlüssel mit 256 Kilobit, wenn ich es richtig weiß, oder Bitverschlüsselung. Und das sollte ausreichend sein, dass die NSA im Moment mit der momentan aktuell verfügbaren Technik ein paar Jahre beschäftigt ist. Ja, ist halt so. Ne? Ja, und danke für die Mail und ich hoffe, deine Fragen sind einigermaßen damit beantwortet. Dann komme ich schon mal zu den Google Plus Sachen. Was gab's denn da noch? Der Ingo schreibt noch zum Thema Geocaching, das beschäftigt ihn schon länger, weitere Infos wären nicht schlecht. Ich habe schon ein paar Mal so Sachen angesprochen hier im Uncast, ja, über das Geocaching. Ich habe jetzt leider versäumt, hier genau nochmal nachzugucken, was für Themen ich da schon hatte. Ich guck mal gerade, du kannst auch mal auf meinem anderen Podcast gucken, wochensicht.znetcast.com. Und möglicherweise findest du dort noch mehr Informationen über Geocaching, weil da spreche ich dann noch öfters mal drüber, auch ohne Bezug zu Android, ja genau. Ja, das sind zum Beispiel die Folge 2010-13, da habe ich schon da über Geocaching gesprochen, und 2012-15, da war das nochmal was über das Mega-Event und so weiter. Also da kannst du mal gucken, und auch in den älteren Folgen von vom Uncast ist auch einiges drin von Android und Geocaching. Genau. Dann gibt's hier noch was. Der Thomas Clay hat zwar keine Frage, aber er sagt, ich bin über die Hörsuppe auf dem Podcast aufmerksam geworden. Als zukünftiger Android-Nutzer, bisher noch Bader, bin ich sehr an Informationen rund um Android interessiert. Von daher finde ich den Podcast sehr interessant für mich, und du hast einen neuen Stammhörer gewonnen. Das ist sehr schön. Danke sehr. Super. Und ja, ich hoffe, dass du auch ein paar Informationen bekommst als Umsteiger dann für Android. Und wenn du was speziell wissen willst, nur her damit mit den Fragen. FragRio ist ja die Kategorie hier, die man auch, bei der man mich löchern kann, ja, und ich da mehr oder minder hilfreiche Antworten geben kann. Mal versuche, ja. Ja. Und was haben wir noch? Gut, der Thilo tut noch jede Menge Kritik äußern an meiner Position zu HTC Sense. Ich habe schon gesagt, klar, HTC Sense spaltet natürlich ein bisschen, für mich ist es überhaupt nichts, deswegen kann ich natürlich auch immer nur von mir ausgehen, ja, und das bedeutet natürlich nicht, dass Leute, die eben das HTC Sense gefällt, dass die das dann auch besonders mögen, und die werden sicherlich mit einem One X zufrieden sein, ja. Ich könnte damit nicht zufrieden sein, weil mir das Ice Cream Sandwich, das Original, fehlt. Das finde ich persönlich halt um Längen besser als das Sense, um Längen besser. Gerade auch jetzt, wie gesagt, wo ich das probiert habe, da wurde es nochmal deutlich, dass auch das neue Sense 4.0 naja, nicht an das Ice Cream Sandwich rankommt, für mich. Immer daran denken, dass ich auch nur hier für meine Erfahrungen sprechen kann, und ja, dass andere Leute natürlich auch anders sehen können, berechtigterweise. Das ist ja auch gut, weil damit es Auswahl gibt. muss ich das jetzt sagen? Okay. Der Nutzer Roland Emmerich. Ja. Entschuldigung. Nein, das war jetzt wirklich, ich hab wirklich gehustet eben, ja. Aber der Name ist schon komisch. Wenn du wirklich Roland Emmerich heißt, dann tut's mir wirklich leid, ja. Es tut mir wirklich leid. Warum gibt's keine Firewall für Android-Systeme, die nicht geroutet sind? Ich will die Rechte für meine Apps selbst vergeben können. Der Jan Thiel hat die Frage schon beantwortet. Vielleicht ist Privacy Blogger was für dich, hat er geschrieben. Ich bin da ein bisschen, naja, sag ich mal, abwehrender gegenüber dem Thema Firewall auf dem Handy. Ich finde, das ist unnütz. Sorry, unnütz. Du willst natürlich hier die Kontrolle haben über die App, aber ich sag's dir gleich, die Kontrolle, das ist eine Illusion. Das funktioniert schon auf einem normalen Desktop-System nicht, und das funktioniert auch nicht auf einem System wie Android, weil es nämlich ganz einfache Möglichkeiten gibt, solche Firewalls zu umgehen. Also das ist wirklich nichts Besonderes mehr. Das kann man auch ohne Tools als Programmierer relativ schnell bewerkstelligen, dass man also jede Art von Firewall, Software Firewall, wohlgemerkt, jede Art von Software Firewall, die auf dem Gerät ist, umgehen kann. Ja. Deswegen haben schon seit eh und je die viele Leute auch auf dem Desktop die Software Firewalls als vollkommen unsinnig abgetan und vollkommen sinnlos. Ich möchte zwar nicht so weit gehen, das als vollkommen sinnlos zu bezeichnen, aber es ist kein Schutz. Es ist wirklich kein Schutz von irgendwas, ja, so eine Firewall. Und das gilt auch für Android. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier ins Detail gehen soll. Es gibt allerdings im Internet sehr viele Referenzen dazu, betreffend Software-Firewalls, und vielleicht kannst du da mal den ein oder anderen Artikel da nachlesen. So, jetzt ist schon wieder so viel Zeit rum. Jetzt komme ich gleich mal zu den Apps der Woche. Ich habe nämlich zwei Stück. Eine habe ich schon mal angesprochen, nämlich Music Unlimited, das jetzt auch für Ice Cream Sandwich verfügbar ist. Und ich war so ein bisschen zweigeteilt. App der Woche, ja. Ich habe es genommen als App der Woche, weil Music Unlimited die größte Auswahl an Streaming Music bietet, bei allem, was mir jetzt momentan unter die Fetisch gekommen ist. Ich habe probiert Spotify, ich habe Deezer probiert, ich habe Audio gecheckt, und also Music Unlimited hängt alle ab, was die Anzahl an Songs betrifft. Ich weiß nicht, warum das so total untergegangen ist, warum keiner darüber spricht, den Service gibt schon eine geraume Zeit, ist auch aus dem Browser heraus abrufbar, ja, kosten auch 10 Euro für den Premium-Account, bei dem man Zugriff hat auf gesamte Musikbibliothek, auch jede Menge Hörspiele sind darüber abzurufen, wo es sonst auch überhaupt nicht gibt. Auf dem Handy per App, läuft super auf dem Galaxy Tab, der Platz wird richtig gut ausgenutzt auf dem Galaxy Tab 7 Zoll, auf dem Ice Cream Sandwich jetzt eben, auf dem Nexus S auch sehr gut. Die Ladezeit der App, und deswegen habe ich so ein bisschen überlegt, ob es App der Woche werden soll oder nicht. Die Ladezeit der App ist halt sehr, sehr hoch beim Start. Das ist wirklich, wirklich hoch. Kann also durchaus schon mal 30 Sekunden dauern. Ja, das ist wirklich nicht ganz so toll. Wenn die allerdings einmal gestartet ist, und man ruft die erneut auf und es ist noch im Speicher, dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Dann geht das und geht auch relativ schnell. Der Start von den einzelnen Liedern dauert auch etwas länger, als man zum Beispiel jetzt von Deezer gewohnt ist. Ja, also bei Deezer, da geht es ziemlich schnell. Und bei Music Unlimited dauert es durchaus länger. Also das heißt, es wird wohl mehr gepuffert. Die Qualität ist ausgezeichnet. Da wird wohl auch, ich konnte es jetzt noch nicht genau analysieren, aber da wird wohl halt sehr hohe Bitraten gestreamt. Was natürlich aber auch wieder auf den Traffic geht. Ja, also ich hätte mir da auch eine Option gewünscht, wo man vielleicht sagen kann, oder die Bitrate festlegen kann, bei der gestreamt wird, aber das geht ja eigentlich auch noch bei keiner App so richtig, wo man das noch richtig auswählen kann. Und deswegen kann ich das halt jetzt nicht als Nachteil werden im Vergleich zu anderen Apps. Ja. Naja, okay, also wie gesagt, es gibt da ein paar Dinger, wo ich mir hätte ein bisschen Besseres vorstellen können. Schön ist die Offline-Music-Funktion. Da kann man sich eine Playlist anlegen und in diese Playlist eben Lieder und Alben legen, die man auch offline haben möchte. Das kann man zum Beispiel daheim, oder ist zu empfehlenswert, das daheim im Wi-Fi zu tun. Und wenn man das dann macht, gemacht hat, dann wird es auf die SD-Karte beziehungsweise auf den internen SD-Speicher abgelegt und man kann es ohne Online-Verbindung unterwegs hören. Das geht dann eben relativ fix und relativ schnell und ja, wunderbar. Das Music Unlimited ist, wie gesagt, auf den Android-Geräten jetzt verfügbar überall und auch im Browser und auch auf PlayStation und vielen Sony-Geräten, die über eine Netzwerkverbindung verfügen, so ein PlayStation 3 und DVD-Player und Brava-Fernseher können also diesen Dienst auch nutzen. Und deswegen finde ich, war es wert, App der Woche zu sein. Wie gesagt, schaut euch mal an. Ihr könnt die gesamte Musikbibliothek durchsuchen, allerdings nur 30 Sekunden hören, wenn ihr keinen Premium-Account habt. Und da könnt ihr mal dann abschätzen, ob das was für euch ist, ob eure Musik da auch verfügbar ist. Dann habe ich noch eine zweite App der Woche. Mir war es so danach, weil das hat mich ein bisschen aus den Socken gehauen, ja, als ich das gesehen habe. Ich dachte zuerst, das wäre so eine Fun-App, ja, und wollte schon weitermachen, weitergucken, aber und zwar nennt sich die App Radioactivity App. Und das Teil ist, haltet euch fest, ein Geigerzähler, beziehungsweise der macht aus eurem Handy einen Geigerzähler. Und das ist kein Witz, das ist kein Scherz, die ist auch nicht im April so erschienen am 1. April, sondern das ist tatsächlich so. Das Ganze wurde entwickelt von dem Multimedia-Studio Diplom-Ingenieur Rolf-Dieter Klein in München, die für spezielle Lösungen technische oder für spezielle Probleme technische Lösungen zur Verfügung stellen. Und hier wurde eben im Zuge von dem Fukushima, von den Fukushima Super-GAUs, ja, muss man ja Mehrzahl sagen, wo es da anzunehmende Unfälle, musste man dann eben, oder wollte man dann eben eine Möglichkeit finden für die vielen Leute in Japan, die mit ihren Smartphones unterwegs sind, vielleicht dort solche Messungen durchzuführen. Also, warum geht das? Zuerst habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein, wie soll denn das gehen? Aber es geht mit einem einfachen Trick, den man, wenn man jetzt genau darüber nachdenkt, dann auch versteht, denn die CCD-Kameras reagiert auf Partikel, auf radioaktive Strahlung. Ja, die reagiert darauf. Somit hat man eben die Möglichkeit, mit einer speziellen, ausgeklügelten, zugegebenermaßen Software, diese zu messen. Und zwar muss man dazu die Kamera komplett abdunkeln, zum Beispiel mit dichtem schwarzen Isolierband, ja, oder einer wirklich lichtdichten schwarzen Pappstückchen, ja, das man dann mit einem Klebestreifen drauf macht. Also es muss jedenfalls komplett lichtdicht abgedunkelt sein. Denn dann kann die App die Störung messen. Dazu muss man einmal eine Plint Kalibrierung vornehmen, das heißt, ohne dass natürlich eine Strahlenquelle vorliegt. Dann wird es sozusagen auf Null eingestellt, also dieses Hintergrundrauschen ist das normale Rauschen. Und dann kann man eben die Veränderungen an dem CCD, die Veränderung vom Rauschen an der CCD benutzen und damit eben Rückschlüsse ziehen, ob radioaktive Strahlung dort drauf trifft. Das geht ja sogar so weit, dass extrem starke radioaktive Strahlung auch optische Effekte auf der CCD-Kamera hat, in Form von Störungen und Lichtblitzen. Ja. Von daher ist eigentlich logisch, dass man, wenn die Software empfindlich genug darauf reagiert, dass man dann eben auch mit der CCD-Kamera messen kann. Es funktioniert nicht bei allen Handys gleich gut. Klar, der eine hat ein sehr grobes LCD oder die Empfindlichkeit ist eben nicht hoch genug, während andere Geräte wiederum eine sehr hohe Empfindlichkeit haben. Da gibt es dann Tabellen dafür, wo man dann auch einstellen kann, so dass man auch eine vernünftige Maßangabe kriegt. Ja, es läuft hier momentan auf also in einem Testbereich von 2 bis 10 Mikrocray pro Stunde. Ja. Und das ist schon ziemlich gut, ja, muss man sagen. Es wird hier auch gearbeitet an, dass Strahlen gemessen werden kann, die unter 1 Mikrosievert pro Stunde liegt. Gucken wir mal, also die Software wird noch weiterhin verbessert, ist aber schon ziemlich nützlich. Das wurde auch in einem Video gezeigt, wie das funktioniert, und es ist tatsächlich faszinierend. Man kann das ja mit den Strahlenquellen auch tatsächlich überprüfen. Es gibt Strahlen, so Mess, ja, Messproben, ja, die genau eine gewisse Menge an radioaktive Strahlung beziehungsweise eine gewisse Menge an Cray beispielsweise abstrahlen. Und wenn man das da dran hält, dann kann man sehen, ob die Messung dann entsprechend stimmt. Und es gab eben auch schon Berichte von Leuten, die beruflich mit diesen Sachen zu tun haben. Und die haben diese Apps tatsächlich getestet und auch sogar teilweise in den Rezensionen dazu zu der App dann auch bestätigt, dass da eine Genauigkeit gibt, die immer im Wert von etwa 10% von einem echten Geigerzähler liegt. Und immer wenn man jetzt mal nur gucken will, ja, ob da etwas stark strahlt oder nicht, eben für die Leute in Japan sehr, sehr wichtig, aber auch vielleicht bei uns mal im Zweifelsfalle interessant, ist es dann gut. Also das heißt, man kann mal gucken, ob man im Hausgang die Urankacheln hat, diesmal vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren gab, diese Urankacheln aus Italien, das ist kein Witz, die strahlen wie verrückt, und in alten Häusern kann es durchaus noch sein, dass diese Kacheln verwendet werden, und da wird das Teil dann ausschlagen ohne Ende. Und somit kann man durchaus schon mal sehen, ob in gewissem Maße natürlich, ja, so ein Teil gefährlich ist oder nicht. Ja, und das, wie gesagt, ist 3,50 Euro kostet das Ganze, und ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert. Und tja, wer da genaueres wissen will, da gibt es jede Menge Informationen auf der Seite von dem Entwickler. Und ich habe hier die Market-Seite verlinkt. Dort findet ihr natürlich auch dann den Link für die Entwicklerseite. So, und das war's jetzt für heute. Lang genug ging der Podcast, ja. Und dann sag ich, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Antennen steif. Ja. Und jetzt habe ich natürlich vergessen noch zu sagen, wie ihr mir Sachen schicken könnt. Ja, also unter Google Plus, plus Uncast oben in der Suche eingeben, oder at AndroidCast unter Twitter, und auch eine Mail uncast@netcast.com könnt ihr schreiben, und dann würde ich mich freuen über eure Anregungen, Informationen, Tipps, und wenn ihr Beiträge habt, nur her damit, Voicemails, alles her, alles an die E-Mail-Adresse, und ich gucke, dass ich das verbaue. Und wie gesagt, bis dorthin. Tschüss.